Bett lag. Ich stellte mir vor, ich kann fliegen und steige empor. Und was ich von da oben sah, war: Ich bin nur ein Niemand aus einem namenlosen Ort. Was ich dir geben kann, ist nur mein Wort. Ich bin nur ein Niemand zwischen Wiege und Grab. Ist vogelfrei zu sein, alles was ich hab. Seit ich denken kann, fing ich so oft von vorn an. Wusste nicht, wo ich bin, doch dann fand ich für mich einen Sinn. Und was ich heute sehen kann, ist: Ich bin nur ein Niemand aus einem namenlosen Ort. Was ich dir geben kann, ist nur mein Wort. Ich bin nur ein Niemand zwischen Wiege und Grab. Ist vogelfrei zu sein, alles was ich hab. Ich bin nur ein Niemand aus einem namenlosen Ort. Was ich dir geben kann, ist nur mein Wort. Ich bin nur ein Niemand zwischen Wiege und Grab. Ist vogelfrei zu sein, alles was ich hab. Aus einem namenlosen Ort. Ich geb dir mein Wort. Zwischen Wiege und Grab ist das alles, was ich hab. Aus einem namenlosen Ort.